gestanden, auf den Feldern hinterm Pflug gegangen oder an einem Festtag aus den grünen Gebirgstälern in die Stadt geritten war. Vergebens schüttelten die Menschen die Faust gegen die erbarmungslosen Feinde vor dem Tor. Ihre Flüche blieben unbeachtet, schon weil die Feinde die Sprache der Westmenschen nicht verstanden. Und sie selbst schienen mit Tierstimmen oder wie Aasvögel zu krächzen. Doch bald gab es in Minas Tirith nur noch wenige, die im Herzen standhaft und bereit blieben, Mordors Heeren zu trotzen. Denn noch eine Waffe hatte der Herr vom dunklen Turm, die schneller wirkte als der Hunger. Schrecken und Verzweiflung. Die Nazgul kamen wieder. Und so wie ihr dunkler Herrscher nun erstarkt war und seine Kräfte ins Feld warf, so waren ihre Stimmen, aus denen nur sein böser Wille sprach, nun zum Bersten voller Gift und Grauen. Beständig kreisten sie über der Stadt wie Geier, die ihren Fraß vom Fleisch der Todgeweihten erwarten. Außer Sicht und Schussweite flogen sie und waren doch allgegenwärtig, und ihre Todesstimmen zerrissen die Luft. Nicht, dass man sich an sie gewöhnte. Unerträglicher wurden sie mit jedem Schrei. Schließlich warfen selbst die Tapfersten sich zu Boden, wenn die unsichtbare Drohung über sie hinwegstrich. Oder sie blieben zwar stehen, ließen aber die Waffen aus den entnervten Händen fallen, während ihr Sinn sich verdunkelte und sie nicht mehr daran dachten zu kämpfen, sondern nur noch sich zu verkriechen und zu sterben. Lag Faramir in bösen Fieberträumen auf dem Bett in der Kammer des Weißen Turms. Im Sterben liege er, sagten einige. Und bald sagten es alle auf den Mauern und in den Straßen. Und bei ihm saß sein Vater, sagte nichts, betrachtete ihn und kümmerte sich nicht mehr um die Verteidigung. So finstere Stunden hatte Pippin noch nie erlebt, nicht mal in den Klauen der Uruk-hai. Seine Pflicht war es, dem Statthalter aufzuwarten, und aufwarten hieß nun einfach warten, unbeachtet, an der Tür der unbeleuchteten Kammer zu stehen und die eigene Angst, so gut es ging, zu bezähmen. Und ihm schien, dass Denethor vor seinen Augen älter wurde, als habe irgendetwas seinen stolzen Sinn und seinen Willen gebrochen. Vielleicht waren es der Kummer und Selbstvorwürfe gewesen. Er sah Tränen auf dem einst so kühlen Gesicht. Unerträglicher, als wenn es wutverzerrt gewesen wäre. »Weint doch nicht, Gebieter«, stammelte er. »Vielleicht wird er wieder gesund. Habt ihr Gandalf schon gefragt?« »Verschone mich mit Zauberern«, sagte Denethor. »Die närrische Hoffnung hat getrogen. Der Feind hat das Ding gefunden, und nun wird er noch mächtiger. Er kann schon unsere Gedanken lesen, und alles, was wir tun, führt ins Verderben. Meinen Sohn habe ich unbedankt und ohne Segen hinausgeschickt in unnötige Gefahr. Und da liegt er nun und hat Gift in den Adern. Nein, nein, wie immer dieser Krieg noch ausgehen mag, mein Geschlecht ist am Ende. Auch das Haus der Statthalter erlischt. Gemeine Bürger werden die letzten Reste vom Volk der Menschenkönige regieren, wenn sie sich in den Bergen verstecken, bis sie alle zu Tod gehetzt werden. Männer kamen an die Tür und riefen nach dem Statthalter. »Nein, ich komme nicht hinunter«, sagte er. »Ich muss bei meinem Sohn bleiben. Vielleicht spricht er noch einmal, bevor es zu Ende geht. Aber das wird bald sein. Gehorcht, wem ihr wollt, meinetwegen auch dem grauen Narren, obwohl seine Hoffnung getrogen hat. Ich bleibe hier.« Also übernahm Gandalf den Befehl im letzten Abwehrkampf der Hauptstadt von Gondor. Wo immer er auftauchte, fassten die Menschen wieder Mut und dachten nicht mehr ständig an die geflügelten Schatten. Unermüdlich lief er herum, von der Zitadelle zum Tor, von der Nordseite zur Südseite der Mauern, und mit ihm ging der Fürst von Dol Amroth in seiner schimmernden Rüstung, denn er und seine Ritter betrugen sich noch immer wie Herren vom reinen numenorischen Stamme. Wenn die Menschen sie sahen, flüsterten sie, »Es wird wohl doch stimmen, was die alten Geschichten sagen. Die haben elbisches Blut in den Adern, weil in ihrem Land vor langer Zeit einmal Nimrodels Leute gewohnt haben.« und mitten in der Düsternis sang dann manchmal einer Verse aus dem Nimrodellied oder andere Lieder aus dem Anduintal der entschwundenen Zeiten. Und doch, wenn sie vorüber waren, schlossen sich die Schatten wieder um die Menschen, die Herzen erkalteten, und Gondors Ruhm zählte nicht mehr. Und langsam dämmerten sie so aus einem trüben Tag voller Schrecken in die dunkle Nacht der Verzweiflung hinüber. Brände wüteten ungelöscht im ersten Ring der Stadt, und den Mannschaften auf der Außenmauer war an vielen Stellen schon der Rückzug abgeschnitten. Aber nur wenige treue Seelen blieben dort auf ihren Posten, die meisten waren schon hinter das zweite Tor geflohen. Feld waren rasch Brücken über den Fluss geschlagen worden, und den ganzen Tag waren neue Truppen und neues Kriegsgerät herübergeströmt. Nun endlich, um Mitternacht, wurde der Sturmangriff entfesselt. Durch viele gewundene Gassen, die man zwischen den Feuergräben freigelassen hatte, marschierte die Vorhut heran. Ohne Rücksicht auf die eigenen Verluste kamen sie näher, immer noch in dichten Haufen, bis in Reichweite der Bogenschützen auf der Mauer. Dort freilich waren allzu wenige zurückgeblieben, um noch viel Schaden zu stiften, obwohl sich den Meisterschützen, deren Gondor sich einst hatte rühmen können, im Feuerschein so manch ein Ziel geboten hätte. Dann, als er erkannte, dass der Kampfesmut der Stadt schon tief gesunken war, führte der verborgene Feldherr seine stärksten Waffen heran. Langsam rollten die großen, in Osgiliath erbauten Belagerungstürme vorwärts. Wieder kamen Boten zur Kammer im Weißen Turm, und Pippin ließ sie ein, denn sie verlangten es dringend. Denethor wandte langsam den Kopf von Faramirs Gesicht ab und sah sie stumm an. »Gebieter«, sagten sie, »der erste Ring der Stadt steht in Flammen. Welches sind deine Befehle? Noch immer bist du der Herr und Statthalter, nicht alle wollen Mithrandir gehorchen. Die Mannen flüchten und lassen die Mauern unbewehrt.« »Warum? Was flüchten die Narren?« sagte Denethor. »Lieber früher verbrennen als später, denn verbrennen müssen wir ja doch. Geht nur zurück zu eurem Freudenfeuer. Und ich gehe zu meinem Scheiterhaufen. Kein Grabgewölbe für Denethor und Faramir, kein Gewölbe, kein ewiger Schlaf der einbalsamierten Leiber. Brennen wollen wir, wie die Barbarenkönige, bevor je ein Schiff von Westen hier landete. Der Westen ist am Ende. Geht und verbrennt.« Ohne Verbeugung oder Antwort machten die Boten kehrt und flohen. Nun stand Denethor auf und ließ Faramirs fieberglühende Hand los, die er in der seinen gehalten hatte. »Er brennt. Er brennt jetzt schon«, sagte er traurig, »das Haus seines Geistes stürzt ein.« Dann trat er langsam zu Pippin und sah auf ihn herab. »Lebe wohl«, sagte er, »lebe wohl, Peregrin, Paladins Sohn. Dein Dienst ist kurz gewesen und geht nun zu Ende. Ich entbinde dich von dem wenigen, das noch zu tun bleibt. Geh nun und stirb, so wie dies am liebsten ist. Und mit wem du willst, meinetwegen mit deinem Freund, dessen Narrheit dich zu diesem Ende gebracht hat. Lass meine Diener kommen und dann geh. Lebe wohl.« »Ich will nicht lebe wohl sagen, mein Gebieter«, sagte Pippin und kniete nieder. Doch gleich besann er sich wieder auf seine Hobbitart, stand auf und sah dem alten Mann in die Augen. »Euren Urlaub, Herr, nehme ich an«, sagte er, »denn Gandalf muss ich unbedingt sehen. Aber er ist kein Narr, und ich denke nicht daran zu sterben, solange er noch nicht am Leben verzweifelt. Aber von meinem Wort und eurem Dienst will ich nicht entbunden werden, solange ihr lebt. Und wenn sie am Ende doch hier in die Zitadelle eindringen, dann werde ich hoffentlich euch zur Seite stehen und mich der Rüstung würdig erweisen, die ihr mir gegeben habt.« »Tu, was du willst, Herr Halbling«, sagte Denethor, »doch mein Leben ist dahin. Lass meine Diener kommen.« Er wandte sich wieder Faramir zu, rief die Diener, und sie kamen, sechs Männer aus Denethors Hausvolk, stark und stattlich, doch kamen sie zitternd. Aber Denethor befahl mit ruhiger Stimme, Faramir warm zuzudecken und das Bett hochzuheben. Sie taten es und trugen es aus der Kammer. Langsamen Schritts, um den Fiebernden so wenig wie möglich zu beunruhigen, gingen sie hinaus, gefolgt von Denethor, der sich nun auf einen Stock stützte, und als letzter kam Pippin. Aus dem weißen Turm schritten sie hinaus, als gingen sie zu einem Begräbnis. Hinaus in die Dunkelheit unter der tief hängenden, von unten trübrot angeflackerten Wolke. Leise traten sie in den weißen Hof, und auf ein Wort Denethors hielten sie neben dem verdorrten Baum. Alles war still, bis auf den von unten aus der Stadt heraufdringenden Kriegslärm, und sie hörten das Wasser traurig von den toten Zweigen in den dunklen Teich tropfen. Dann gingen sie weiter zum Tor der Zitadelle hinaus, wo der Wachtposten sie erstaunt und entsetzt ansah, als sie vorüberkamen. Nach Westen abbiegend, gelangten sie schließlich zu einer Tür in der rückwärtigen Mauer des sechsten Rings. Fen Hollen wurde sie genannt, die verschlossene Tür, denn nur zu Begräbnissen wurde sie geöffnet, und nur der Herr der Stadt durfte durch sie eintreten, oder diejenigen, die das Zeichen der Grabhüter trugen und die Häuser der Toten pflegten. Dahinter führte ein Weg in vielen Windungen zu dem schmalen Landstreifen unter der Schulter des Mindoluin hinab, wo die Grabgewölbe der toten Könige und der Statthalter standen. Ein Pförtner saß in einer Hütte am Wegrand, und die Angst sah ihm aus den Augen, als er mit einer Laterne in der Hand herauskam. Auf Denethors Befehl schloss er die Tür auf, und leise öffnete sie sich. Und sie gingen hindurch, seine Laterne mitnehmend. Es war dunkel auf dem abschüssigen Weg zwischen uralten Mauern und vielen Geländersäulen, die im schwankenden Laternenschein auftauchten. Ihre langsamen Schritte hallten wieder, als sie hinunterstiegen, immer weiter hinunter, bis sie schließlich die stille Straße, Rath Dinen, erreichten, zwischen fahlen Kuppeldächern, leeren Hallen und den Bildern längst verstorbener Menschen. Und dort traten sie ein ins Haus der Statthalter und setzten ihre Last zu Boden. Als Pippin sich besorgt umschaute, sah er, dass er sich in einer weiten, überwölbten Kammer befand, deren Wände im Schein der kleinen Laterne wie von Schatten verhangen waren. Undeutlich konnte er mehrere Reihen aus Marmor gehauener Tische erkennen, und auf jedem Tisch lag schlafend eine Gestalt, die Hände gefaltet, den Kopf auf Stein gebettet. Ein breiter Tisch jedoch ganz in der Nähe stand leer. Darauf legten sie auf ein Zeichen Denethors Faramir und Denethor selbst Seite an Seite, breiteten eine Decke über sie und blieben dann gesenkten Hauptes wie Trauernde an einem Totenbett stehen. Denethor sagte mit leiser Stimme, »Hier wollen wir warten, doch schickt nicht nach Einbalsamieren. Bringt uns schnell brennendes Holz, legt es ringsum und unter uns und gießt Öl darauf. Und wenn ich es euch sage, werft eine Fackel hinein, tut, wie ich euch gesagt habe, und sprecht nicht mehr mit mir. Lebt wohl.« »Mit eurer Erlaubnis, Gebieter«, sagte Pippin, drehte sich um und floh voller Entsetzen aus dem Totenhaus. »Der arme Faramir«, dachte er, »ich muss Gandalf holen. Der arme Faramir, höchstwahrscheinlich braucht er Arznei und keine Tränen. Ach, wo finde ich bloß Gandalf?« »Mitten im Getümmel vermutlich. Und dann hat er keine Zeit für Sterbende oder Verrückte.« An der Tür drehte er sich nochmal zu einem der Diener um, die als Wache zurückblieben. »Euer Gebieter ist nicht bei sich«, sagte er. »Macht langsam. Bringt kein Feuer her, solange Faramir noch lebt. Tut nichts, bis Gandalf kommt.« »Wer gebietet in Minas Tirith?« antwortete der Mann. »Der Herr Denethor oder der graue Wanderer?« »Der graue Wanderer. Oder niemand, wie es scheint«, sagte Pippin und rannte davon, den gewundenen Weg wieder hinauf, so schnell ihn die Füße trugen, an dem erstaunten Pförtner vorbei und zur Tür hinaus, dann weiter, bis er am Tor der Zitadelle vorüberkam. Der Wachtposten rief ihn an, und er erkannte Beregonds Stimme. »Wohin so eilig, Herr Peregrin?« rief er. »Mithrandir holen«, antwortete Pippin. »Die Aufträge des Gebieters sind dringlich und sollen von mir nicht behindert werden«, sagte Beregond. »Doch sag mir in aller Kürze, wenn du kannst, was geht hier vor? Wo ist der Gebieter hingegangen? Ich habe eben erst den Dienst angetreten, aber ich habe gehört, er ist zur verschlossenen Tür gegangen, und die Diener haben Faramir vor ihm hergetragen.« »Ja«, sagte Pippin, In die stille Straße!« Beregond senkte den Kopf, um seine Tränen zu verbergen. »Sie haben gesagt, er liege im Sterben«, seufzte er. »Und nun ist er tot.« »Nein«, sagte Pippin, »noch nicht. Und auch jetzt wäre sein Tod noch zu verhindern, glaube ich.« »Aber der Gebieter der Stadt ist gefallen, Beregond, bevor seine Stadt noch gefallen ist. Er ist von Sinnen und gefährlich.« Rasch berichtete er von Denethors sonderbarem Reden und Tun. »Ich muss sofort Gandalf holen.« »Dann musst du hinunter in die Schlacht.« »Ich weiß. Der Gebieter hat mich beurlaubt. Aber wenn du irgend kannst, Beregond, dann tu etwas, damit nichts Furchtbares passiert.« »Der Gebieter erlaubt nicht, dass die Träger der schwarz-silbernen Tracht aus irgendeinem Grund ihren Posten verlassen, es sei denn auf seinen Befehl.« »Nun, du hast die Wahl zwischen deinen Vorschriften und Faramirs Leben«, sagte Pippin. »Und was die Befehle angeht, so glaube ich, du hast es mit einem Wahnsinnigen zu tun, nicht mit einem Gebieter. Ich muss weiter. Ich komme zurück, wenn ich kann.« Er rannte weiter, die Straße hinunter, zu den äußeren Stadtringen. Menschen, die vor den Bränden flohen, kamen ihm entgegen, und manche riefen ihm etwas zu, als sie seine Tracht sahen, aber er beachtete sie nicht. Endlich kam er durchs zweite Tor. Dahinter brannten große Feuer zwischen den Mauern. Trotzdem war es sonderbar still. Kein Lärm, kein Kampfgeschrei oder Waffengetöse waren zu hören. Dann plötzlich kam ein ohrenbetäubender Schrei, gefolgt von einer gewaltigen Erschütterung und einem tiefen, dröhnenden Krachen. Die Knie bebten ihm vor Angst. Aber gegen das Grauen, das ihm wie ein Sturm ins Gesicht blies, rannte er um eine Ecke und kam auf den großen Platz hinter dem Stadttor hinaus. Jäh blieb er stehen. Gandalf hatte er gefunden, aber er schrak zurück und duckte sich in den Schatten. Großer Sturmangriff. Trommeln wirbelten. Von Norden und Süden rückte eine Kompanie der Feinde nach der anderen gegen die Mauern an. Große Tiere brachten sie mit, die im flackernden roten Licht wie wandelnde Häuser aussahen, die Mumakil aus dem Harad, die gewaltige Türme und Maschinen durch die Gassen zwischen den Feuern zogen. Doch was sie alle taten und wie viele von ihnen fallen mochten, kümmerte den Feldherrn nicht sonderlich. Ihr Zweck war nur, die Stärke der Verteidigung zu prüfen und Gondors Streiter an vielen Stellen zu beschäftigen. Den härtesten Stoß gedachte er gegen das Stadttor zu führen. So fest es auch sein mochte, von Stahl und Eisen und mit Türmen und Basteien von unzerbrechlichem Stein bewehrt, war es doch das Schlüsselloch, der schwächste Punkt in der ganzen, hohen, undurchdringlichen Mauer. Die Trommeln wirbelten lauter. Große Maschinen krochen übers Feld heran, und in ihrer Mitte kam ein riesiger Rambock, dick wie ein Baum und 100 Fuß lang, aufgehängt an mächtigen Ketten. Lange war er in Mordors dunklen Waffenschmieden zurechtgeschliffen worden, und sein hässlicher Kopf, aus schwarzem Stahl gegossen, hatte die Form einer Wolfsschnauze und war mit mauerbrechenden Worten beschriftet. Grond nannten sie ihn, in Erinnerung an den Unterwelthammer der alten Zeiten. Große Tiere zogen ihn, Orks deckten ihn an den Seiten, und hinterdrein kamen Bergtrolle, um ihn ins Ziel zu wuchten. Aber am Tor war der Widerstand noch nicht erlahmt. Hier kämpften die Ritter von Dol Amroth und die tapfersten der Verteidiger. Auf die Angreifer hagelten Pfeile und Wurfspieße herab. Belagerungstürme stürzten um oder gingen plötzlich wie Fackeln in Flammen auf. Überall vor den Mauern zu beiden Seiten des Tors war der Boden mit Trümmern und Leichen bedeckt. Doch wie vom Wahnsinn getrieben stürmten immer neue Scharen heran. Grond kroch näher. Das Gestell, in dem er aufgehängt war, fing kein Feuer. Und wenn ab und zu eines der großen Zugtiere scheute und einige von den unzähligen Orks niederstampfte, die ihm die Flanken deckten, wurden ihre Leichen beiseite geworfen und andere traten an ihre Stelle. Grond kroch näher. Die Trommeln wirbelten schneller. Über den Bergen von Leichen erschien eine Schreckgestalt, ein Reiter, groß, in Kapuze und schwarzem Mantel. Langsam über die Gefallenen hinweg trampelnd kam er geritten, die Pfeile nicht mehr beachtend. Er hielt an und hob sein langes, fahles Schwert. Lähmende Furcht packte Freund und Feind. Die Menschen ließen die Arme sinken, und kein Bogen sang mehr. Für einen Augenblick war alles still. Die Trommeln wirbelten und ratterten. Mit weitem Anlauf wurde Grond von Riesenpranken vorangeschleudert. Er war vor dem Tor. Er prallte dagegen. Ein tiefes Krachen, wie wenn Donner durch die Wolken läuft, rollte durch die Stadt. Aber die eisernen Torflügel und die stählernen Pfosten hielten stand. Da erhob sich der schwarze Feldherr in den Steigbügeln, und mit lauter, misstönender Stimme rief er Kraft- und Schreckensworte in einer vergessenen Sprache, Herz und Stein zermalmend. Dreimal rief er. Dreimal pochte der große Rambock ans Tor von Minas Tirith, und plötzlich, beim dritten Mal, brach es. Wie von einem Zauber gesprengt, barst es auseinander. Ein blendend heller Blitz flammte auf, und die Flügel fielen in Stücken zu Boden. Hinein ritt der Fürst der Nazgul. Als ein großer schwarzer Umriss vor den Feuern, die hinter ihm brannten, kam er näher und schwoll an zu einer riesigen Drohgestalt der Verzweiflung. Durch den Torbogen kam er, den noch kein Feind je passiert hatte, und alle flohen vor seinem Anblick. Alle bis auf einen. Gleich hinter dem Tor, still und abwartend, saß Gandalf auf Schattenfell, dem einzigen von allen freien Pferden der Welt, das dem Schrecken standzuhalten vermochte, regungslos wie auf einer Bildsäule in den Raff dienen. »Du kannst hier nicht herein«, sagte Gandalf. Und der riesige Schatten hielt. »Zurück mit dir in den Abgrund, wo dein Platz ist! Zurück! Stürze ins Nichts, das dich und deinen Gebieter erwartet! Fort!« Der schwarze Reiter warf die Kapuze zurück, und man sah, er trug eine Königskrone, doch er trug sie auf keinem sichtbaren Kopf. Der rote Feuerschein fiel zwischen ihr und den dunklen breiten Mantelschultern hindurch. Aus unsichtbarem Mund kam ein giftiges Gelächter. »Alter Narr«, rief er, »alter Narr, dies ist meine Stunde. Erkennst du den Tod nicht, wenn er dir begegnet? Stirb und fluche vergebens!« Damit hob er sein Schwert und Flammen züngelten die Klinge entlang. Gandalf rührte sich nicht. Und im gleichen Augenblick, irgendwo hinter ihm, auf einem Hof in der Stadt, krähte ein Hahn. Hell und klar krähte er, unbekümmert um Krieg und Zauberei, nur um den Morgen zu begrüßen, der von fern über den Todesschatten am Himmel heraufdämmerte. Und wie zur Antwort kam von fern her ein anderer Ton. »Hörner! Hörner! Hörner!« Schwach halten sie von den Hängen des dunklen Mindoluin wieder, große Hörner des Nordens, stürmisch geblasen. Der Ritt der Rohirrim. Es war dunkel, und Merry konnte nicht sehen. Er lag in eine Decke eingerollt auf dem Boden, doch obwohl die Nacht stickig und windstill war, seufzten rings um ihn unsichtbare Bäume. Er hob den Kopf. Dann hörte er es wieder. Ein Geräusch wie fernes Trommeln von den bewaldeten Hügeln und Bergstufen. Ein Pochen, das jäh abbrach und dann an anderer Stelle wieder aufgenommen wurde, bald näher, bald ferner. Er fragte sich, ob die Wachen es auch hörten. Er konnte nicht sehen, aber er wusste, ringsum lagerten die Schwadronen der Rohirrim. Er konnte im Dunkeln die Pferde riechen, hörte ihre Bewegungen und ihr leises Hufstampfen auf dem nadelbedeckten Boden. Das Heer biwakierte in den Kiefernwäldern um den Eilennach, einen der Leuchtfeuerberge, der sich über die langen Hügelkämme des Druadan-Waldes neben der großen Straße in Ostanorien erhob. So müde er war, konnte er doch nicht schlafen. 4 Tage hintereinander war er nun geritten, und allmählich drückte die immer dunklere Dämmerung ihm aufs Gemüt. Er wusste schon kaum mehr, warum er so darauf erpicht gewesen war, mitzureiten, wo doch sein Zurückbleiben in jeder Weise entschuldigt gewesen wäre, sogar durch den Befehl des Königs. Außerdem fragte er sich, ob Theoden wohl inzwischen von seinem Ungehorsam erfahren hatte und ihm böse war. Wahrscheinlich nicht. Dernhelm schien in einem stillen Einvernehmen mit Elfhelm zu stehen, dem Marschall, der die Eoret, mit der sie ritten, befehligte. Er und alle seine Männer beachteten Merry gar nicht und taten so, als hörten sie nicht, wenn er etwas sagte. Ebenso gut hätte er ein Gepäckstück sein können, das Dernhelm im Sattel mitführte. Dernhelm war auch kein Trost. Er redete mit niemand. Mary kam sich klein, unerwünscht und verlassen vor. Und langsam wurde es nun brenzlig. Das Heer näherte sich der Gefahrenzone. Es war kein Tagesritt mehr bis zu den Außenmauern, von denen die Stadtfelder um Minas Tirith eingehegt wurden. Kundschafter waren vorausgeschickt worden, und manche waren nicht zurückgekehrt. Andere kamen in höchster Eile und meldeten, die Straße sei vom Feind besetzt. Ein ganzes Heer lagere darauf, 3 Meilen westlich des Amondin, und einige Trupps von Menschen stießen schon längs der Straße vor und seien nur noch 3 Wegstunden entfernt. Orks streiften durch die Hügel und Wälder am Straßenrand. Mitten in der Nacht hielten der König und Eomer Rat. Mary hätte gern mit jemandem geredet,